Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf die heutige Sendung. Erstmal willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Thema nämlich heute Nacht heißt scharfe Bräute. Und was sagt uns dieses Thema? Ich möchte heute Nacht ausschließlich hier in der Sendung telefonieren, eben mit scharfen Bräuten, mit Frauen, mit Mädels, mit reifen Damen, die von sich sagen, ich bin eine scharfe Braut. Ich weiß, was man mit Männern macht. Ich habe ein interessantes Leben hinter mir. Ich führe ein interessantes Leben. Ich stecke jeden Mann in die Tasche. Ich bin sexuell eine ganz aufreizende Person und zeige den Männern auch, wo es lang geht. Scharfe Bräute, das ist das Thema heute Nacht. Telefonnummer 0800 5678 111 kostet nichts, euch auch nicht, den scharfen Bräuten. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Die erste heißt Ella. Hallo. Hallo. Und Ella ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Echt eine scharfe Braut? Ja, ich glaube schon. Ja, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Warum eine scharfe Braut? Also es wird mir, sage ich mal, von männlicher Seite immer wieder her bestätigt. Ich werde oft angemacht oder halt auch so mit Blicken mehr angemacht. Dann beschreib uns doch erstmal, wie du aussiehst. Also ich bin 1,70 groß. Mhm. Wiege 55 Kilo, habe langes dunkelblondes Haar und grün-braune Augen. Mhm. Wie lang ist das dunkelblonde Haar? Oh, das geht fast bis zur Hüfte. Bis zur Hüfte? Ja. Ja. Und ich sage mal, was mein Gesicht mal interessant macht, sind meine sehr hohen Wangenknochen. Die hohen Wangenknochen. Körbchengröße? B. B, ja. Klingt gut. Ja. Ja, klingt schon mal verdammt gut. Bin auch zufrieden. Ja. Das heißt, die Männer schauen dir gerne nach? Ja, sehr gerne und auch sehr lange. Es kommt also selten zum Ansprechen, weil ich, sage ich mal, die kühle Ausstrahlung habe, die kühle erotische Ausstrahlung. Mhm. Wie reagierst du denn dann, wenn dich jemand anmacht? Sehr freundlich, wo die meisten also sehr überrascht sind. Die meisten Sprüche kommen dann so, ja, ich dachte, ich kriege einen Korb oder unnahbar und sowas. Mhm. Halt, was ich eigentlich Quatsch finde, ich wünsche es mir, dass ich öfter angesprochen werde. Ach so, du wünschst dir das sogar. Gibt es denn eine besondere Art der Anmache, die du besonders schön findest und toll findest, wo du denkst, wow, das ist schon sehr beeindruckend, wie der das macht? Also alles, was witzig ist. Witzig, nicht, also nicht dieses Standard. Ich wusste es ja, Frauen wollen immer lachen. Ja, genau, ja, genau. Also wer mich zum Lachen bringt, der hat schon gewonnen. Ja. Das meiste ist halt so dieses, oh, schöne Augen, tolle Figur, tolle Haare und das ist total abtönt. Wenn du sagst, dass du dir das viel öfter wünschst, kann ich davon ausgehen, dass du noch gar nicht so sehr viele Männer hattest? Ich hatte mal in Anführungsstrichen viele Bekanntschaften, die aber sehr schnell geendet sind, weil, sag ich mal, ich sehr auf mein Äußeres beschränkt werde, was ich sehr schade finde. Mhm. Natürlich, ich merke ja schon nach 2 Minuten des Gespräches, dass man gut mit dir reden kann auch. Danke. Ja. Er sieht man mir aber nicht an. Halt, die meisten, wie gesagt, denken unnahbar, antastbar oder erwarten oder stellen Erwartungen an mich, die ich einfach nicht erfüllen kann. Also eher, dass du so eingeordnet wirst als interessantes Sexpüppchen, Sexobjekt. Ja. Aber nichts in der Birne. So, nee, nicht unbedingt. Aber halt so, diese, wie gesagt, durch diese kalte Ausstrahlung, die ich wohl habe, stellen die einfach oder denken, sie müssten mich beeindrucken. Oder irgendwie halt mir was Besonderes bieten, was gar nicht der Fall ist. Du hast so erzählt, dass du nach außen hin so wirkst und dass sich viele so als scharfe Braut auch wahrnehmen, sagen wir es so. So von deinem eigenen Selbstverständnis her, was würdest du denn da sagen, wie du bist? Eine normale Frau eher? Freundlich, offen für jeden Spaß zu haben eigentlich. Mhm. 26 Jahre alt. Ja. Wie viele Männer hast du schon im Bett gehabt? Das darf ich eine scharfe Braut fragen. Ja. Ich darf das sowieso. 15, 20. Ja, ist aber nicht zu viel. Ist ja gut, das sind aber jetzt welche, mit denen ich keine Beziehung hatte. Ja, bist du im Moment in einer Beziehung? Nein, bin ich nicht. Nein. Was wünschst du dir jetzt von einer Beziehung, wenn die sich ergeben sollte demnächst? Eine feste Beziehung, eine offene, eine ehrliche und jemand, der mich mal als Mensch sieht und nicht, sage ich jetzt mal, als irgendein Objekt, dass man herumreicht oder seinen Freunden zeigt, vorstellt und dann, sage ich mal, wie in einem schönen Wagen die Lust wieder dran verliert. Ja, wobei man ist ja ab und zu auch gerne Objekt, ne? Frau auch. Ja, aber wenn man es schon zu lange ist. Also ja, stimmt, ja. Ich habe auch gemodelt eine Zeit lang und da auch also sehr oberflächliche Menschen kennengelernt, die es einfach nur darauf anlegen, dich rumzuzeigen. Und das war's dann. Lass wenn dich noch jeder gesehen hat, bist du nicht mehr interessant. Mhm. Also bei scharfen Bräuten ist ja das Thema Sex schon impliziert, ne? Ja. Finde ich, ne, wenn man das so sagt. Lass uns auch über Sex reden. Ja. Was erwartest du in Sachen Sex von Männern? Was hast du am liebsten? Wie soll ein Mann sexuell sich verhalten oder sogar auf dich zugehen? Also eine Mischung aus Zärtlichkeit und Leidenschaft. Mhm. Also er darf auch schon mal hart anfassen. Ja, das darf er. Ja. Sehr hart? Nein. Also, alles, was Spaß macht und nicht wehtut. Ja, also SM-mäßig bist du nicht drauf. Nein. Ja. Gibt es etwas Sexuelles, was du sehr gerne mal erleben möchtest, aber mit deinen zarten 26 Jahren noch nicht erlebt hast? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Mit 26 schon alles erlebt, was man erleben möchte? Naja, alles bestimmt nicht. Also SM und sowas natürlich nicht. Ne? Nein. Aber schon, ich sage mal, vieles eigentlich. Ja. Vieles. Wie stellt sich Ella, die scharfe Braut von heute, ihr Leben in 20 Jahren vor, wenn sie 46 ist? Im Ausland, ein Haus am Strand, ein paar Hunde, vielleicht eine kleine Familie wäre ganz nett oder bis dahin schon erwachsene Familie. Mhm. So stelle ich mir mein Leben vor, auf also, keinen Fall hierbleiben. Doch ein sehr relativ normales Leben, ne? Also ja. Du wirst dann nicht mit 50 die ausgeknallte, ausgestellte 50-Jährige sein. Nein, die Männer alle noch flach legt. Ich sage mal, wir scharfen Bräute sind auch nur normale Menschen. Ja. Was viele leider nicht sehen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja. Und wünsche dir, vielleicht sollten wir in 20 Jahren nochmal miteinander telefonieren, das Landhaus, die Hunde, das Kind und das Meer und all das. Genau. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss, Ella. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt scharfe Bräute. Und ich möchte gerne mit Frauen reden, mit Mädchen reden, die von sich sagen, verdammt nochmal, ich bin eine scharfe Braut. Ich sehe mich selbst so. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß auch die Männer, um den Finger zu wickeln. Und überhaupt auch die anderen, die Männer oder vielleicht auch die Frauen, so ein bisschen neidisch und so sagen über mich auch, das ist eine verdammt scharfe Schnalle. Also, wenn ich euch jetzt angesprochen habe, ich würde gerne mit euch reden, mit euch scharfen Bräuten, 0800 5678 111, die Telefonnummer kostenfrei und die Faxnummer 0800 5678 110. 19 Jahre alt ist die nächste, Nicole. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Nicole. Warum bist du denn eine scharfe Braut? Ja, also ich würde mal sagen, das kommt erstmal auch so vom Äußeren. Ja, ihr müsst jetzt eigentlich erstmal alle immer euer Äußeres beschreiben. Also leg mal los. Größe, Haare, Körbchengröße und sowas. Das interessiert uns Jungs ja. Also als Oberbegriff muss ich erstmal sagen, dass ich aus der Grufti-Szene komme. Ja, das finde ich schlimm. Und da gibt es verdammt gut aussehende Mädels. Ja, ich weiß. Ich denke, ich zähle dazu. Also Grufti-Szene heißt, wir müssen es erklären, für die, die nicht so bewandert sind, du bist immer schwarz angezogen. Ja, immer. Ne? Und wahrscheinlich ganz weiß geschminkt. Nee, das nicht so. Das nicht. Hast du denn auch so hohe Haare irgendwie hochgesteckt? Nee, also ich habe lange, schwarze, lockige Haare, also Naturlocken. Und ich finde, das sieht so auch schön aus. Das glaube ich, ja. Ja. Also beschreib dich mal körperlich. Ja, ich bin 1,72 Meter groß. Mhm. Also ich würde mich jetzt nicht dick bezeichnen, aber auch nicht gerade schlank. Also so Normalgewicht halt. Na, was ist denn das Normalgewicht? Also momentan wiege ich 65 Kilo. Ja, das ist so, ist okay noch. Ja. Ne? Ja. Dann, ich mag ja auch lieber die etwas dickeren und nicht die Bohnenstangen so sehr. Ja, dann stößt man sich wenigstens. Ja, so sehe ich es auch, genau. Ja, dann habe ich braungrüne Augen. Ja. Ja, meine Naturhaarfarbe ist ja eigentlich dunkelblond, aber das sieht man ja leider nicht. Ach, du hast das jetzt, du hast die schwarz gefärbt, ja. Ja, klar. Hm, lockig. Ja. Ja. Und ja. Die Haut ist, welchen Teint hast du so? Also ziemlich hell, eben halt auch von der Natur aus. Mhm. Ne? Mhm. Und ja. Die Körbchengröße. So bleibt. Die Körbchengröße. Ja, auch nur B. Aber ich würde mal sagen, was heißt nur, ne? Also, ja, was heißt nur? Ja, das. Also bis jetzt hat sich keiner beschwert und ich denke mal, da soll auch mal einer was sagen, dem werde ich was geben, da kann er direkt gehen. Ich hoffe, es bleibt auch so, dass sich da niemand beschwert bei dir. So, jetzt haben wir so ein grobes Bild von dir und bist du so schick schwarz angezogen oder eher so ein bisschen abgerissen? Ich mag so dieses Mittelalterliche. Also, sehr schick. Lange wallende Gewänder oder Röcke mit Blusen und ja gut, das einzig Krasse ist dann halt so Hundehalsbänder habe ich halt mit Nieten und Ketten um den Bauch und um die Hüften und so, aber... Bist du gepierst? Ja, in der Nase. Aber nur in der Nase? In der Nase. Was machst du beruflich? Ich bin Köchin. Köchin? Ja. Aber zum Dienst gehst du dann nicht mit wallenden Gewändern? Nee. Sondern ganz normal. Ja, ich muss mich ja dann da umziehen, ist ja logisch. Ist klar. Aber jetzt weiter, scharfe Braut. Warum scharfe Braut? Ja, also ich muss sagen, ich bin mal von einem Mann, den ich sehr geliebt habe, für den ich alles gemacht habe, sehr enttäuscht worden. Mhm. Und von wie, dann, wie wir alle, ne? Schon? Ja, irgendwo hat das jeder mal durchgemacht. Mhm. Ja, da habe ich mir gedacht, was die Männer können, das kannst du auch. Mhm. Und von dann habe ich mich halt schlagartig gewendet. Also ich bin jetzt seit über einem Jahr, also knapp einem Jahr mit dem auseinander. Mhm. Und die Männer, die ich in dem Zeitraum hatte, also naja, mit denen habe ich es halt so im Grunde nicht gut gemeint. Ich habe denen halt immer sofort gesagt, was ich wollte. Was wolltest du denn? Ja, Sex. Knallharten Sex. Ja, klar. Nicole wollte knallharten Sex. Ja. Ja, aber das ist doch toll, wenn die Männer das erfahren. Das mögen die Männer lieber, als wenn du erstmal 5 Stunden über die Vergangenheit reden musst und über die Zukunft und dann vielleicht leicht ein bisschen kuscheln darfst. Ja, ich habe da aber schon einige enttäuscht. Ja? Weil, bei mir ist das so, ich werde ja nicht angesprochen. Mhm. Also ich muss immer auf die Männer zugehen. Und ich meine, ich nehme ja auch nicht irgendwelche, ich nehme ja schon dann nur die, die mir gefallen. Welche gefallen dir denn? Ja, das ist ja, also die müssen noch nicht mal aus meiner Szene selber sein. Also mein Freund ist ja auch nicht aus der Szene. Hast du denn im Moment wieder einen Freund? Ja, seit ein paar Tagen, seit dem 11. Kommen wir gleich drauf. Also wie sollen die Männer, oder was ist so dein Reizmuster? Mein Reizmuster? Ich denke mal, mein Äußeres selber. Die denken, oh, das ist was ganz Besonderes, mit der muss das was ganz Besonderes sein. Mhm. Das hatte ich noch nicht. Ich denke mal, es ist die Neugier irgendwo. Mhm. Nee, ich meine jetzt, welche Männer du abfährst. Wie alt dürfen die sein? Von welchem Alter? Von 16 bis 40? Oder? Nee, also ich bevorzuge mehr so die Älteren. Also so 23 sollten sie mindestens sein. So alt schon? Ja. 23, naja, ja, ich gut. Ich empfinde mich eigentlich auch als sehr reif. Ja. Der 19 erst. Also um die 23 sollten sie sein. Ja. Groß, dünn, dick, stark? Also groß sollten sie schon sein. Mhm. Ja, ob blond oder schwarzhaarig, das ist mir eigentlich relativ wichtig. Soll die eher dominant sein oder eher die devote Nummer durchziehen? Da sage ich ganz ehrlich, die meisten schaffen es nicht, gegen mich anzukommen. Ich habe eine zu große Klappe. Ich merk's schon, naja. Also hast du denn eher doch diejenigen, die so machen das, was du willst? Ja, im Grunde schon. Mhm. Bist du denn auch scharf im Bett? Jo. Ja. Also mein Freund war gerade hier und er hat sich nicht beschwert. Ist der noch da? Nee, der ist jetzt nicht mehr da. Schade. Der ist um 20 vorgefahren. Was sind denn deine Spezialitäten im Bett? Meine Spezialitäten? Ja. Oh Mann, das ist eine Frage. Ja, also jetzt müssen wir auch alles... Ich bin ja eine scharfe Braut und bin von mir selber überzeugt. Ich denke mal, ich kann alles gut. Du kannst alles wirklich gut. Also die Männer fühlen sich von dir rundherum verwöhnt. Ja, klar. So. Ach, jetzt würde ich natürlich wirklich gerne mit einem Mann mal reden, ob das auch stimmt. Oder ob du nur so eine große Meinung von dir selbst hast. Nee, also wenn er jetzt hier wäre, würde ich ihn ja gern geben. Gibt es denn sexuell etwas, was machst du denn sexuell besonders gerne? Was ich gerne mache? Ja, von hinten, das finde ich ganz toll. Ja, ja. Ja, oder so halt. Ja, ich magst du Oral-Geschichten auch? Ja, klar. Ja. Naja, so klar ist das ja auch alles immer nicht. Na, ich finde immer, sowas ist was Natürliches und was soll das also? Alles oral, also auch bis zum schönen Ende? Ja, natürlich. Ja. Ja. Wir dürfen das ja nicht so genau hier formulieren, ne? Ja, ich verstehe das. Du verstehst schon, dass ich das so erst durch die Blume alles fragen muss, ne? Wir sind ja im Radio und im Fernsehen, da darf man ja nicht so plumpe Worte benutzen. Ja. Aber ich merke schon, dass du vor fast nichts zurückschreckst. Ne, eigentlich nicht. Und also ich meine, wenn irgendwann mal was kommen sollte oder ich war bis jetzt aber noch nicht so, dann würde ich das sagen, weil ich kann es jetzt auch sagen. Grufti-Szene und du bist eine dominante Frau. Du gehst aber nicht in Richtung Domina. Nein. Nein, also die Peitsche bleibt zu Hause. Ja, das ist nicht so. Das ist nicht dein Ding. Jetzt habe ich gerade die Ella schon gefragt, ob sie denn so sexuell einen Wunsch, einen Traum noch hat, eine Fantasie. Die müsstest du eigentlich ja noch haben mit den 19 Jahren. Wenn ja, sprich eine sie Fantasie. Aus. Fantasie? Mhm. 10 Männer. Oder sowas. Ich weiß nicht, frag ja nur. Oh Mann, ich weiß, also das ist jetzt eine schwierige Frage im Grunde genommen. Von was träumst du denn, wenn du so einsam auf einer Sommerwiese sitzt und Gänseblümchen pflückst? Von was träumst du da sexuell? Was träume ich das jetzt? Ja, wenn ich jetzt so die Situation mit der Wiese halt habe, dass ich dann halt da so einfach so liege, so schön die Augen zu und vor mich hin träume. Ja. Ja, und hat das halt dieses Plötzliche so, auch wenn ich es vielleicht im Moment so gar nicht richtig will, sondern halt einfach nur relaxen, dass der dann halt einfach auf mich zukommt. So. Also ein Mann kommt dann auf die Wiese? Ja. Mhm. Und dass er mich dann halt da vernascht, nach allen Regeln der Kunst. Ja. Ja. Was hast du denn besonders gerne, abgesehen von dem, was du gerade gesagt hast, was ein Mann direkt am Anfang, wenn er mit dir sexuell in Aktion tritt, tun soll? Was muss der tun, damit du Nicole quasi dahin schmilzt. Muss er dir ins Ohr küssen zum Beispiel? Es gibt Menschen, wenn man die ins Ohr küsst, dann... Ja, dann werde ich total verrückt. Siehst du, da haben wir es ja schon. Also, das haben wir ja schon mal raus. Man muss Nicole ins Ohr küssen. Ja. Dann wirst du total verrückt. Ja, das wird, also, da fehlt gar nicht mehr viel. Also, dann schnapp ich sie mir, egal wo wir sind. Also, ich habe zum Beispiel mal mit meinem Hausverbot gekriegt, weil wir in der Umkleide von C&A gewesen sind und das... Blöde war halt noch, ich hatte die Unterwäsche von C&A halt noch an, ja, und diese Verkäuferin kam da reingestürmt, ja, und meinte nur so raus und dann musste ich mich da halt ausziehen und dann stand ich da halt nackt und das fand sie auch nicht toll. Habe ich aber jetzt nicht ganz verstanden. Da war ein Freund mit dabei oder wie? Ja. Und der hatte dir ins Ohr geküsst? Ja, und so, da war ich so rattig, dass wir in der Kabine gemacht haben. Jetzt verstehen wir das alles, ja. Ja. Mhm. Also, ne, das ist so ein Punkt. Gibt es noch einen Punkt bei dir neben dem Ohr und den klassischen Zonen natürlich, wo du ausrastest? Mein Rücken, die Wirbelsäule. Ja. Mhm. Also ich merke schon, um die scharfe Braut Nicole noch schärfer zu machen, muss man die Wirbelsäule vielleicht leicht massieren, ja, liebkosen gar und sie ins Ohr küssen. Ja. Ne? Dann ist der Abend gelaufen. Ja. So, jetzt erzähl mir doch mal, wie du das, bist du denn in deinem Job beim Kochen auch so scharf drauf? Oder bist du da die brave kleine Köchin? Die Erbsensuppe kocht. Ich sag da auch, was ich denke, weil... Hast du schon mal den Chef oder den Koch verführt? Nee, Chef natürlich nicht, aber... Nee, das ist nicht mein Fall. Ah ja. Nein, das nicht. Nee. Und die tolerieren das auch so, wenn du so eine Grufti-Tante bist? Ja, die machen schon öfters ziemlich blöde Bemerkungen, aber ich stehe da drüber, weil die sollen sich selber angucken und nicht so Witze reißen. So ist es richtig. Das hast du seit ein paar Tagen einen Freund. Ja. Ja, wie ist der denn so drauf? Wie alt ist der? Der ist 28. 28, uralt gegen dich. Nein. Das ist ein Opa. Nein, der ist total süß. Ist er süß? Ja. Aha. Wie heißt er? Ja, der ist Thorsten. Und ich hoffe, Thorsten. Der hört jetzt zu. Hallo Thorsten. Der fährt ja gerade nach Hause und ich will ihm sagen, dass ich nur ihn liebe und dass ich jetzt ja dann treu bin. Ja. Ja, vorher war das ja nicht so mit der Treue, ne? Nee. Mhm. Nee. Du bist jetzt ihm nur treu. Ja. Wie groß ist Thorsten? Thorsten ist 1,94 Meter. Hey. Das ist aber ein Recke, ne? Ja. Ja. Und im Bett auch gut drauf? Ja, super. Ja. Also Thorsten, küss sie bitte demnächst ins Ohr. Weiß er schon von diesem geheimen Pünktchen bei dir? Er weiß es, ja. Er sieht auch schamlos aus. Wir wollen jetzt nicht zu viel reden, sonst fährt Thorsten nachher noch gegen den Baum. Ne? Der ruft dich ja bestimmt nachher nochmal an. Ja, das macht er garantiert. Ganz bestimmt. Du bist fest entschlossen, ihm treu zu bleiben. Ja. Warst du denn in der... Was piepst da immer so? Das ist, glaube ich, mein Telefonakku, aber dauert noch ein Minütchen. Ja, wir können auch gleich Schluss machen. Ja. Wenn du in der letzten... Wie lange war deine letzte Beziehung? 2 Jahre. Bist du da auch nicht treu gewesen? Doch, da war ich absolut treu. So. Aber dadurch halt, dass auf einmal Schluss war, war ich halt sehr enttäuscht. Mhm. Und dadurch kam halt dieser Wandel. Und jetzt habe ich wieder jemanden, den ich sehr liebe. Und ich denke mal, das ändert einen dann auch wieder irgendwie ein bisschen. Das hoffe ich sehr. Dann sei du eine ganz scharfe Braut innerhalb dieser Beziehung und verwöhnt Thorsten. Und Thorsten soll dich verwöhnen. Ja. Und ab geht die Post. Ne? Ja, genau. Ich grüße ganz herzlich dich und Thorsten. Ja. Alles Gute. Ja, ich möchte gerne noch ein Autogramm von dir haben. Ja, kriegst du. Mit Vergnügen. Du musst nur auflegen. Ja, gut. Und dann rufen wir dich nochmal an. Okay. Und dann notieren wir deine Adresse. Jawohl, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Scharfe Bräute heißt unser Thema heute Nacht. Und jetzt haben wir eine scharfe Bräute, die vielleicht schon ein bisschen reifer ist. Nicht sehr, aber so ein bisschen. 44 Jahre alt und sie heißt Waltraud. Morgen, Jürgen. Ja. Guten Morgen, Waltraud. Oh, ich höre dich so schlecht. Kannst du mal ein bisschen lauter reden? Ja, das ich komme langsam, aber gewaltig. Waltraud. Ja. Jetzt musst du dich auch erstmal beschreiben. Ja, ich bin 1,70 groß. Ja. Hab Körbchengröße F. Ja. Und bin sehr korpulent. Du bist sehr korpulent. Ja. Und du sagst von dir, ich bin eine scharfe Frau. Ja, kann ich wohl von mir sagen. Warum? Weil ich habe früher gearbeitet in so einer Szene. Was heißt das? Bar beschäftigt. Ach so. Als Prostituierte auch gearbeitet? Nee, habe ich nicht. Aber in der Bar als Bedienerin und so? Ja, ich bin da mit den Männern auf ihr Zimmer gegangen. Ach so, also ging dann sexmäßig doch die Post ab? Ja, da ging die Post ab. Und da ist es halt so, dass die Männer mir schon hinterhergelaufen sind. Wo ist der Unterschied zwischen Prostituierter und Hure und das, was du gemacht hast? Bitte? Wo ist der Unterschied dann zwischen einer Prostituierten und Hure? Ja, es sind manche, die stehen an der Straße oder laufen da und halten da die Männer an, wenn die mit dem Auto da vorbei waren. Und ich bin direkt in der Bar gewesen. Okay. Rein zu ist Geschoss und da können die Männer dann klingeln und können da reinkommen. Wie lange hast du in diesem Job gearbeitet? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Ist ja nicht so ganz lange. Wie, nee, aber ich war in verschiedenen. Ich habe überall mal reingeschnuppert. Mhm. Und deswegen... waren das die letzten 5 Jahre? Also waren das deine jetzt von 44 die letzten 5 Jahre? Nee, das waren sie nicht. Also da war ich jünger gewesen. Mhm. Da war ich so, ja, so an der 30. Mhm. Und was hast du in der Zwischenzeit? 14 bis 15 Jahre her. Ja, und was hast du in den letzten 14, 15 Jahren gemacht? Ja, ich habe überall mal gearbeitet. Ich bin Allround-Mensch. Ich habe gejobbt. Mhm. Ich habe mal hier da gearbeitet. Und ich bin gut. Also, ja, also du... Ja, du meinst also durch diese fünfjährige Arbeit als Hure oder egal wie wir es nennen wollen, als Bardame, da hast du so deinen Ruf wegbekommen als scharfe Braut. Ja, das haben sie schon öfter gesagt, weil es ist bei der Arbeit auch so schon gewesen, dass die Männer so mir einfach hinterher geguckt haben, einfach mit die Blicke. Mhm. Warst du immer ich habe also gar nichts gemacht, ich habe dann nur mal rüber geguckt und dann gab es schon gleich einen Augengezwinker. Warst du immer schon eher eine korpulente Frau? Ja. Ja, das heißt also, du hast dann die Jungs angezogen, die auf gut was stehen. Ja, die eben halt schon älter sind. Also ich mag diese Jüngeren nicht gerne. Mhm. Wie alt müssen sie? Es gibt Ausnahmen, ne? Aber ja. Die Älteren. Die haben auch mehr Erfahrung. Wie alt sollten die denn sein, bitte, die Männer? Ja, so ab 40. Ab 40? Und dann aufwärts. Jetzt frage ich dich auch mal eine ganz indiskrete Frage mit deinen 44 Jahren. Mit wie vielen Männern hast du schon geschlafen? Ja, das kann ich also nicht erzählen. Unzählig. Ehrlich? Ja. So grob über den Daumen? Ja, 50 bestimmt. Ich glaube mehr. Oder auch mehr. Ja, ich glaube schon mehr. Also 50, das, 50 ist ja noch im grünen Bereich. Aber es war schon weit drüber. Ich würde mal vielleicht sagen 500, oder? Ja, das kann man schlecht sagen. Aber so, also ich denke mal, dass ich da schon weit drüber bin. Aber was? Aber die letzten 2, 3 Jahre waren so an 50 gewesen. Ja, ja, die letzten 2, 3 Jahre, das mag sein. Die anderen Jahre, die habe ich eigentlich schon so ein bisschen weggestrichen. Also ich glaube, wenn du durch deine Stadt oder wo auch immer gehst, da begegnet dir manch ein Mann, mit dem du schon in der Kiste warst, aber du wirst den gar nicht wiedererkennen. Kann sein, ne? Das kann sein. Kann sein. Ja. Was ist denn nach deiner Auffassung, wenn du dich so selbst anguckst vom Spiegel und über dich nachdenkst, über deine Vergangenheit, was ist das Schärfste deiner Auffassung nach an dir? Was, also es ist eine Anziehungskraft in meine Augen. Mhm. Ich habe blaue Augen und habe mittelblondes Haar. Und da ist eben halt, sie sagen meist alle, ich habe ein Puppengesicht, weil trotz meiner Korpulentheit habe ich eben halt durch die blauen Augen habe ich ein niedliches Gesicht und deswegen fliegen die wahrscheinlich alle auf mich. Also da hast du die meisten, die meisten Komplimente bekommen mit den Augen und dem Gesicht. Ja. Ja. Und das ist für mich auch so irgendwo so ein bisschen eine Bestätigung, ne? Klar. Wenn ich sonst auch schon nicht mehr so für andere so aktuell war wegen meinem Gesicht, aber es sind immer noch viele da, die auf meinem Gesicht oder eben auf meine Augen fliegen. Ne? Du bist nun eine erfahrene Frau, ja, ne? Und du sagst, dass du auch eher so auf erfahrene Männer stehst. Ja. Wenn du einen erfahrenen Mann, sagen wir auch so ab 40, so richtig verwöhnen solltest, was, ich meine sexuell, wie gehst du an den ran? Ja, ich würde erstmal ganz vorsichtig antasten und ich würde da nicht also gleich so grob beigehen und also sehr viele Streicheleinheiten werde ich verteilen. Ja. Also da fängt das meistens schon mit an und dann gehe ich dann auch, dann ergibt sich das ganz schnell, dass ich dann auch weitergehe. Mhm. Was ist deiner Erfahrung nach, was mögen die Männer denn am liebsten im Bett? Ja, das ist meistens so, dass ich, die Männer mögen eben gerne, dass ich auf dem Geschlechtsteil ein bisschen rumlutsche. So, ja, nennen wir es dann auch so. Männer meistens. Da stehen die Männer drauf, ne? Ja, da stehen viele Männer drauf. Immer wieder und immer wieder, und ne? Immer wieder. Ja. Arbeitest du denn demnächst nochmal in diesem prostituierten Milieu? Nee. Habe ich aufgegeben aus dem Grund wegen dem Alkohol. Und zwar, ich habe früher viel Alkohol getrunken und bin also, habe sehr viel Probleme damit gekriegt und deswegen bin ich da aufgehört. Bist du alleine im Moment? Ich habe also nicht mehr ertragen und bin dann aufgehört. Bist du in einer Beziehung oder alleine? Nein, ich bin verheiratet seit ein paar Tagen. Seit ein paar Tagen? Ja. Ja, dann muss ich ja gratulieren. Ja, danke. Alles Gute, viel Glück vor allen Dingen, aber... Richtig, volle Pulle Glück für die nächsten 30, 40 Jahre. Ja, ich will jetzt hoffen, ne? Ist das deine... Dass ich dann auch so lange durchhalten kann. Ist das deine erste Ehe? Nee, meine vierte. Die vierte schon? Ja. Wie lange haben die anderen so gehalten im Durchschnitt? Ja, meine erste Ehe war 7 Jahre. Gut, und danach okay. Danach immer ein Jahr. Ein Jahr. Anderthalb Jahre. Hoffen wir, dass diesmal ein bisschen länger dauert. Ja, das wünsche ich mir natürlich vom Herzen. 44, eine scharfe Braut. Was war für dich bisher das schärfste Sexerlebnis, das du erlebt hast? Wo du sagst, wow, das muss noch mal passieren. Ja, dass ich, ich bin ja nun ein Mensch, der nicht gerne sexuell geleckt werden möchte. Mhm. Und das ist eben halt ab und zu, wenn ich den richtigen Partner habe, mhm. also dann finde ich das natürlich das Beste. Mhm. Das ist so die Richtung, die dich am meisten antreibt. Ja, die mich mhm. am meisten anmacht. Ja. Wenn du, wie hast du deinen Mann kennengelernt, den jetzigen Mann? In einem Single-Club. In einem Single-Club? Ja, da bin ich hingewiesen zu einer Kerzenparty und da habe ich den kennengelernt. Eine Kerzenparty im Single-Club? Ja. Was ist denn das? Was macht man mit den Kerzen denn? Wahrscheinlich ja, nicht abbrennen, oder? Das ist eine Vorstellung gewesen. Ach so. Die haben da so Kerzen gezeigt, was es alles für Duftkerzen gibt. Ach so, ganz normal? Eine ganz normal. Ach so, aber keine das Schweinereien mit den Keller, Kerzen? In einem Partykeller. Ja. Da habe ich den Mann gern gelernt, der jetzt mein Ehemann ist. Hast du ihn angesprochen oder er dich? Ja, das hat sich so ergeben. Mhm. Ich habe ihn zwar am Anfang gleich mal angeguckt und habe mhm. erst gedacht, naja, ich kann ihn wohl als, wünschte ich mir wohl als Vater. Mhm. Und dann nach 10 Minuten war das Gefühl weg. Also wie alt ist er? Warum ich eigentlich mein Vater? Ich kann auch mein Partner sein. Wie alt ist er denn? Ja. Bitte? Wie alt ist er denn? 66. Ja. Ja. Also ein Stückchen älter als du. Ja. Aber was soll's, egal. Aber ich, das macht man nicht vom Alter. Nein, natürlich nicht. Das ist ja noch 20 Jahre, ist ja noch ein Toleranzbereich, geht ja auch noch. Habt ihr denn in diesem Single-Club, das war ein Single, kein Swinger-Club, ne? Nee, Swinger nicht, Single. Single, jetzt war ich gleich noch auf der falschen Schiene. Ja, aber ich war alleine. Also kein Sex-Club, bin ich da ne? einfach mal hingegangen. Ja. Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr zum ersten Mal dann und so weiter? Das hat gar nicht lange gedauert. Gar nicht lange. Ein paar Tage. Jetzt seid ihr verheiratet. Ja. Ich wünsche euch nochmals von Herzen alles Gute und ganz Danke. Viel Glück. Du grüßt den Freund, wollte ich schon sagen, deinen Ehemann herzlich von mir. Ja, werde ich machen. Und bleib so eine scharfe Frau, wie du es bisher warst. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Und ich möchte dann ein Autogramm haben. Ja, kriegst du auch. Leg auf, wir rufen dich nochmal an. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Es geht nicht anders, als immer zu sagen, legt mal auf. Tut mir leid. So, jetzt haben wir gleich zwei. Zwei Mädels, zwei scharfe Bräute. Wie halte ich das jetzt hier aus? Nina! Ja. Und Sandra. Ja, Sandra hast du gerade am Apparat. Sandra habe ich am Apparat. Ja, ihr seid beide 18 Jahre alt, ne? Ja. Kann Nina uns mithören? Nina kann mithören, ja. Gut, dann reden wir erstmal wir beide miteinander. Ja. Warum habt ihr beiden netten, braven Mädchen? Braven Mädchen. wirklich ganz, ganz brav durch die Welt gehen und leben, hier angerufen heute Abend bei dem Thema. Also Nina schläft heute Abend bei mir mhm. und wir haben hier gelegen und konnten nicht schlafen und haben gerade so über das Thema geredet und haben uns gedacht, machen wir mal Domian an. Da haben wir das gehört und das hat super gepasst. Da haben wir sofort angerufen. Wie, ihr habt vorher über das Thema geredet, scharfe Bräute? Wir haben über das Thema geredet. Das hat super gepasst. Und dann habt ihr das Fernsehen angemacht und plötzlich sprach der Domian über scharfe Bräute. Ja, richtig. Und da konnten wir gar nicht anders als anrufen. Ja, also was habt ihr denn darüber geredet vorhin, über dieses Thema? Ja, über unsere Geschichten, über die Vergangenheit, was mhm. wir alles schon erlebt haben und so. Würdest du denn von dir aus auch sagen, Sandra, du bist eine? Ja, ja? Auf jeden Fall. Wir sind beide super scharfe Bräute. Was macht euch denn so scharf? Reden wir erstmal von dir. Was macht dich so scharf? Mit Nina rede ich gleich. Ja, was mich so scharf macht. Ich bin sehr direkt. Mhm. Ich bin sehr offen für alles. Mhm. Ich lache gern und die Leute lachen auch mit mir. Mhm. Und ich habe eine gute Figur. Mhm. Ich sehe ziemlich gut aus. Beschreib auch ganz schnell, damit wir uns... Das ist ja Kino im Kopf, was hier passiert. Also Größe, Haare und sowas. Ich bin 1,68 groß, mhm. ich habe lange blonde Haare, mhm. ich habe grüne Augen, ich habe ja eben halt eine gute Figur. Mhm. Wie sieht's mit dem Busen aus? Ja, üppig. Üppig, auch üppig. Ja. Ja. Also äußerlich auch alles dran, so, was man so gerne hat. Mhm. Ja. Wie viele Männer hast du schon vernascht in deinem jungen Leben? Ja, also das ist eigentlich eher so. Nina und ich, wir sind zusammen aufgewachsen, mhm. haben uns dann irgendwann gestritten und haben uns vor einem Vierteljahr wieder getroffen. Mhm. Und davor war ich immer die Brave damals. Und als wir uns dann wieder getroffen haben, haben wir gemerkt, wir sind beide total auf der gleichen Schiene. Mhm. Wir machen beide die Männer heiß und so. Und ja, lach nicht. Ja, nein, ich will jetzt wissen, wie du die Männer heiß machst, die Jungs. Ja. Jungs wahrscheinlich, eher stehst du wahrscheinlich auf Jungs in deinem Alter oder können die auch älter sein? Älter, also in meinem Alter eigentlich nicht so, eher älter. Wie älter denn? Bis 30? Ab 25, ja. Ab 25, ja. Ja, ja, wie machst du die denn heiß? Wie mache ich die heiß? Ich fange erstmal an, mit denen zu reden. Mhm. Nehmen wir mal an, die fiktive Situation kommt selten vor, aber man sieht sich in einer Diskothek. Man sieht sich in einer Diskothek. Ne? So, du siehst jetzt einen sagen wir 35-jährigen Mann, der dir gefällt, wo du denkst, wow. So, wie geht's los? Ja, ich werde das erstmal mit, also ich versuche das dann mit Blicken erstmal. Mhm. Und dann tanze ich langsam auf ihn zu und so und dann versuche ich ein Gespräch mit ihm anzufangen. Was sind in der Regel deine ersten Worte? Das ist ja das Schwierige immer, die ersten Worte zu finden. Ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich eher weniger in der Diskothek. Mhm. Ich kenne die Leute, ich lerne die Leute eher so kennen. Und ja, wenn ich jetzt in der Disco wäre, ich würde den einfach anquatschen, so. Irgendwas, öfters hier irgendwas. Oder so. Ja, irgendwas. Deine Augen gefallen mir, sonst was. Ja. Ja, und dann würde ich mich mit ihm unterhalten und so. Mhm. Und also ich muss dazu sagen, ich gehe nicht mit denen danach nachher ins Bett. Also das kommt eher selten vor. Ich mache die einfach nur scharf. Aha. Super scharf, super heiß. Und ja, das war es dann eigentlich eher. Du bist also eine Männerquälerin. Guck mal, diese armen Männer. Ich muss jetzt gleich solidarisch da denen in die Presse springen. Die machen es ja auch nicht anders. Du machst die heiß. Wahrscheinlich 3-4 Stunden lang. Und die denken, das gibt jetzt eine tolle Nacht. Ja. Und dann sagst du, nein, ich muss jetzt nach Hause und muss meinen Schönheit schaffen. Ja. Das ist aber gemein. Naja. Warum machst du das? Warum mache ich das? Hm? Also, willst du denn nicht auch mal mit einem Mann kuscheln? Ja, das ist immer klar, das tue ich ja auch. Aber nicht mit denen, die du dann so heiß machst. Genau. Das klingt so ein bisschen nach Rache, als hättest du mal schlechte Erfahrungen gemacht und willst jetzt... Hab ich auch. Ah, ja. Ne? Ist immer dasselbe Spiel. Ja, und Nina hat auch schlechte Erfahrungen gemacht. Nina, jetzt gib mir doch mal die Nina. Ja, ich gebe dir mal Nina. Sandra. Guten Abend. Hallo Nina, ich höre jetzt schon heiße Sachen von euch. Ja. Würdest du dich denn so mit dem identifizieren, was Sandra gerade erzählt hat? Ja, also das Problem ist halt, das hat Sandra vielleicht gerade nicht so rübergebracht, wir haben ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht, was die Typen angeht, so an sich. Mhm. Und irgendwann haben wir uns mal gedacht, haben wir Schnauze mal voll, jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um. Mhm. Und ich habe so eine Geschichte zum Beispiel mit meinem Ex und da bin ich einfach mal hingefahren und habe mir so gesagt, jetzt machen wir mal ein bisschen heiß. Und das habe ich dann auch gut geschafft, glaube ich. Also hast du ihn sexuell sehr stimuliert irgendwie, also nicht so direkt, aber irgendwie so in die Richtung? Ja, ich würde sagen, ziemlich, ja. Wie ziemlich denn? In welchem Umfeld? Wo hast du es denn gemacht? Ich wusste natürlich, wo man ihn gut erregen kann. Mhm. Dann habe ich natürlich auch gut angefangen, erstmal mit Küssen und so. Ja, und dann, als ich dann merkte, so, jetzt ist es Zeit zu gehen. Wo war das denn? Bei euch zu Hause? Bei ihm zu Hause? Bei mir zu Hause war das. Ach, das war so richtig, ihr lagt schon irgendwo? Ja, auf meinem Bett. Ach so, ausgezogen? Nein, ich nicht. Aber er? Ja, so halbwegs. Ja, und dann? Dann hast du den wirklich zum Rasen gebracht? Ja, und dann hast du gesagt... Und tschüss. Ja, so, ich habe gesagt, ich müsste noch wohin. Ne? Was hat der Junge denn da gesagt? Wer hat der Junge? Ja, wär in Ordnung und hatte eine ziemlich blasse Nase, aber er hat es nicht anders mit mir gemacht und von daher. Also schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Daher müssen jetzt andere unschuldige Männer drunter leiden. Nee, die sind ja nicht unschuldig. Ja gut, der jetzt nicht, aber vielleicht eventuell irgendwelche anderen Männer. Ja, aber ich meine, die man in der Disco trifft, das wollen die anderen. Meistens, okay, wir sind ja auch nicht so unschuldig, ich meine, wir haben ja auch unseren Spaß. Ja. Die armen kleinen Jungs fallen hier. Wie lange seid ihr oder du jetzt solo? Oh, ich seit 3 Wochen. Ach, das ist ja noch ganz frisch, ja. Das ist ganz frisch. Und hast du denn jetzt auch so die Sehnsucht, also wenn du jetzt erstmal deine Rache abreagiert hast, doch dann vielleicht wieder was anzufangen mit einem Jungen? Ja, wenn ich mich, also das Problem ist bei mir, ich verliebe mich auch sehr schnell und. Wenn es dann mal zur Sache kommt, dann sage ich eigentlich nein. Also ich bin auch nicht mit so vielen im Bett gewesen, nicht, aber wir hatten schon unseren Spaß. Mhm. Also du beziehst jetzt das was scharfe Braut auch auf diese Rachefeldzüge, dass ihr da die Jungs scharf macht und dann fallen lasst. Genau. Kann man so sagen. Ja. Genau. Ja, was wünsche ich euch denn jetzt? Bald eine gute Erfahrung wieder mit uns guten Männern. Eine gute Erfahrung und dann hoffentlich auch mal nicht so... was weiß ich, Abzüge. Ja. Wie sollte denn, ihr sagt scharfe Mädels, wie sollte denn eurer Auffassung nach jetzt ein scharfer Junge aussehen, in den ihr euch dann auch wirklich verlieben könntet? Fragen wir dich zuerst mal, Nina. Oh, also das Wichtigste bei mir sind immer die Augen. Also wenn die Augen stimmen, dann ist es auch meistens andere in Ordnung und natürlich sollten die anderen Dinge auch so stimmen, ne? Jetzt habe ich ja gerade mit Nicole sehr intim mich unterhalten und Nicole hat uns ja verraten, nachdem ich es angesprochen habe, dass ihre heikelste Stelle am Körper das Ohr ist. Ja. Hast du auch so eine heikle Stelle? Ja, mein Nacken. Dein Nacken. Das darf gar keiner dran gehen. Also das ist ein... Aber wenn da einer rangeht, dann geht die Post ab. Ja, und wie? Ich wünsche dir, dass bald einer rangeht, Nina. Ja, ich auch. Jetzt gib mir mal die Sandra. Nochmal, tschüss, ja, Nina. Ja, tschüss. Ja? Sandra, jetzt möchte ich von dir auch noch deine intimste Stelle wissen, wo du völlig ausrastest. Oh wenn? Ja, das sind auch meine Ohren. Die Ohren. Zum Ersten. Das ist auch mein Rücken. Mhm. Auch sehr heikle Zone und mein Hals. Auch der Hals. Mhm. Ja. Ist das denn mit den Ohren bei dir auch so, dass man in die Ohren hinein küssen muss, um dich... Also bei mir ist das so, man muss mir da nur reinhauchen, da gehe ich schon an die Decke. Sandra, und hallo, hi. Das reicht noch nicht, glaube ich. Ne? Wir müssen jetzt uns gegenüberstehen. Außerdem bin ich ja viel zu alt für dich. Was mache ich für üble Scherze hier? Also, der Nacken, der Hals, das die Ohren. Ich habe gesagt, dass du zu alt bist. Ja, bin ich für euch, mein Gott. Sandra. Ja? Ich wünsche dir nun auch so einen Jungen, der dir mal in die Ohren haucht demnächst. Ja. Ne? Ich bin mir sicher, dass ich den finden werde. Ich bin auch ganz sicher, habe ich gar keine Sorgen. Euch beiden alles Gute, viel Glück, toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1.36 Uhr auf die Sekunde und jetzt machen wir Pause. Fünf Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Live-WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema scharfe Bräute und ich möchte nur mit scharfen Frauen reden, ganz einfach. Also scharfe Frauen, ruft mich an, Telefonnummer 0800 567 8111. An dieser Stelle Hinweis für morgen. Morgen findet diese Sendung nicht im Fernsehen statt, also sie wird nicht im Fernsehen ausgestrahlt, sondern ausschließlich im Radio auf 1 live. Ja, wer so schon heißt, muss eigentlich eine scharfe Braut sein, eine scharfe Frau. Michelle. Ja. 22 Jahre alt. Ja, hallo. Heißt du wirklich so? Ja. Kein Künstlername? Nein, das ist so. Ja. Warum bist du eine scharfe Frau oder Braut, deiner Auffassung nach? Ja, ich hatte eben schon mitgekriegt von dieser Waltraut. Und da hat sie dies als Clubfrau und ich bin halt eine Gesellschaftsdame und biete den Männern halt Gesellschaft. Aber das kann auch schon mal im Sex enden. Ja, natürlich. Ja, ne? Wenn das gerne möchte und ich mich auch danach fühle, klar, kein Thema. Ja, wie lange bist du in diesem Gewerbe? 4 Jahre. 4 Jahre, schon mit 18 angefangen. Ja. Ich gehe mal davon aus, wenn du eine Gesellschaftsdame bist, dass du auch eine sehr attraktive Frau bist. Ja. Und dann musst du uns auch mal kurz bitte beschreiben. Ja, ich bin Sizilianerin, habe Kurvenzungsgröße 36 und Oberweite 120. Mhm. Größe? Größe 1,70. Und die Haare? Schwarze, lange Haare bis zum Po. Und wahrscheinlich schwarze oder dunkelbraune Augen. Ja, genau. Ja. Und Sizilianerin, das ist natürlich so, die, wo man gleich sagt, die muss ja eine Rasse-Vibe, muss das ja sein. Mhm. Ein bisschen nervös. Ach, das macht gar nichts. Ich sehe dich auch schön im Fernsehen. Ja, ich sehe dich ja nur leider Gottes nicht. Leider ne? nicht. Was gäbe ich drum, wenn du jetzt hier neben mir sitzen könntest? Ja. Wahrscheinlich können wir uns mal viel besser unterhalten als so. Aber so geht das ja auch schon ganz gut. Ja, was wenn du jetzt wissen, weil ich jetzt rot werde. Ja, schon echt feuchte Hände und so weiter. Ja, wenn es nur das ist. Beschreib mir oder uns doch mal das Schärfste an dir, das, was am meisten sexy ist. Mmh, wie soll ich das sagen? Also, ist eine gute Frage. So ja. wie in meiner Art selber, glaube ich. Mhm. So, ich glaube, ich vermittle den Männern eigentlich vielleicht das, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wonach, weiß ich nicht, das ist schlecht zu erklären, vielleicht wonach die Männer das. Also so ein Gesamt. Ich richte mich nach den Männern, sage ich jetzt mal. Ja. Also man, ich spüre das irgendwie, keine Ahnung. Also wenn man 4 Jahre an dem Job arbeitet und so aussieht wie du, muss man, glaube ich, schon mit vielen Wassern gewaschen sein. Ja, das ist, Aber jetzt nicht im negativen Sinne. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich meine das im Sinne von Erfahrung und Können und sowas. Ne? Ja, aber jetzt wirklich, also nicht, dass ich jetzt eine Schauspielerin bin, in Anführungsstrichen, sondern einfach wirklich, also ich bin natürlich, auf Natürlichkeit. Dir macht dieser Job auch Spaß? Ja, natürlich. Ja. Was ist denn so dein, so deine, ich komme jetzt mal so in den Bereich des Sexuellen. Was sind so deine Kunstgriffe oder deine geschicktesten Aktionen, um einen Mann heiß zu machen? Ja, der Charme selber und die Natürlichkeit. Mhm. Vielleicht die Erotik mit Leidenschaft oder so. Mhm. Ja, das ist jetzt schon, das ist noch sehr allgemein ausgedrückt. Ja, das ist aber das, was, glaube ich, was eigentlich mehr dieses Verführerische und vielleicht auch, woran der Mann sich vielleicht sehnt oder so. Und nicht nur der Mann, vielleicht auch die Frau selber. Mhm. Wie viele Männer hast du jetzt schon so in den 4 Jahren bedient? Weißt du das noch? Ja, klar weiß ich das noch. Also es ist jetzt nicht nur immer, dass es im sexuellen Bereich ja sich jetzt bewegt, sondern eigentlich auch einfach, wenn sich ein Mann vielleicht in dem Sinne alleine fühlt und halt die Gesellschaft halt also, genießt, sage ich jetzt mal ganz einfach. Wenn ich, was ab und zu vorkommt. Jetzt weiß ich wieder aus. Ja, ja, ich habe das schon mitbekommen. Also wenn ich depressiv zu Hause sitze, einsam bin, weine, weil die Blätter runterfallen, könnte ich rein theoretisch Michelle anrufen und wir beide lesen zusammen Rilke-Gedichte oder so. Das ging. Ja, auch, aber jetzt nicht. Na, das wäre mir vielleicht zum Teil auch vielleicht zu langweilig. Das wäre ganz so langweilig. Halt, aber die Frage nach den Männern. Wie viele Männer hattest du? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht 5, 6 am Abend. 5, 6 am Abend? So viel? Ja. Ich dachte, du würdest aber mit denen... nicht nur im sexuellen Bereich. Nein, nein, nein, nein. Ich dachte, du würdest mit denen auch so, weil sie Abendessen gehen und so richtig lange. Aber dann 5, 6 ist dann doch dann relativ viel, ne? Ja. Also vielleicht, man kennt sich ja dann aber auch schon, ne? Also es gibt ja auch so gewisse Männer, wo man sich dann, den man schon kennt. Mhm. Und dann also Stammkunden, ne? Kein Problem, ja, zum Beispiel. Ja. Hast du auch einen Freund, festen Freund? Ja, habe ich auch. Hast du auch? Oh. Was sagt der denn? Weißt du, was du machst beruflich? Ja, von vornherein habe ich es ihm schon gesagt. Das ist natürlich sehr schwierig, ne? Das glaube ich. Klar. Ich habe schon oft mit Huren hier gesprochen, die auch in festen Beziehungen sind. Und die eine Fraktion sagt immer, das kriegen wir hin, ich gehe damit offen um. Und die andere Fraktion verheimlicht es. Und das ist natürlich nicht so toll. Nee, das wäre vielleicht sehr unehrlich, der Beziehung selber hin vielleicht. Und von Anfang an sollte man da schon ehrlich sein. Bist du? Man macht sich ja selber was vor. Ja, natürlich, ja. Bist du außerhalb deines Berufes? Ich gehe mal davon aus, dass du in deinem Beruf ein Reißer im Bett bist. Mhm. Ne, das gehört offen. Ja, offen. Dass du alles mitmachst und auch aktiv bist und sowas, so wie wir Männer es mögen. Ja. Und bei der entsprechenden Bezahlung du auch fast alles machst. Ne? Ja. Aber küssen nicht, oder? Nein, das nicht. Nein, und mit 1000 Mark hingelegt, kein Kuss? Nein, also das ist jetzt nein. Also sagen wir mal so, also ich habe vom Finanziellen her, ich weiß das ja schon ab, man macht das ja ein. Also ich bin ganz ehrlich, also vom Finanziellen ist die Interesse selber ist jetzt so gleichbleibend, weißt du, was ich meine? Also ich mache das gerne, es ist 50% gerne und 50% natürlich beruhigend. 5% in dem gerne. Sinne, weißt du, was ich meine? Ja, ich ahne das so ungefähr. Ja, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wenn du mit deinem Freund, wie lange bist du mit dem Freund zusammen? Schon? Ja, ist ein Jahr. Ja, wenn du mit dem im Bett bist, bist du dann dieselbe heiße Sizilianerin? Nein. Ich bin ich selber. Wie bist du denn du selber? Das ist echt eine gute Frage. Also ich selber ist, wie es in mir aussieht. Also bist du eher die ruhigere und eher die passivere Frau im Bett dann auch? Nee, ich bin schon in dem Sinn schon, wie ich das leidenschaftlich, aber ich gebe mich nicht ganz hin. Aber mehr, was? Mit meinem Freund her gebe ich mich ganz hin, sage ich jetzt mal. Mit allem drum und dran, sage ich mal, wie man so schön sagt, mit Körper und Seele. Also da ist dann natürlich auch wahrscheinlich viel mehr Zärtlichkeit im Spiel. Richtig, natürlich. Empfindest du sexuell denn was, wenn du mit deinen Kunden in die Kiste steigst? Nein. Hast du schon mal hast du bei deiner Arbeit schon einmal einen Orgasmus gehabt? Nee, habe ich noch nicht. Ehrlich nicht? Nicht das, was man sich eigentlich erwünscht, sage ich jetzt mal. Ne? Das kann ich mir nie so richtig vorstellen. Ich denke mir, wenn ich Hure wäre, ne? Nee, Orgasmus kriegt man schon, aber nicht der Orgasmus, den man sich vorstellt, ne? Ach so. So stelle ich mir das mal. Ja, nicht bei jedem, sage ich jetzt mal. Aber kommt man da nicht in die Versuchung, wenn du dann mit jemandem vielleicht einen Kunden hast, den du auch sehr attraktiv findest, auch sehr geil findest, dass du dann denkst, ach, ich lasse mich jetzt doch nur richtig mal gehen und mach volle Pulle mit. Ja, klar, kommt das schon mal vor, denke ich mir. Aber ja. Dennoch ist der Orgasmus dann ein anderer als mit deinem Freund. Richtig, ja. Also es ist halt, wenn man, wie gesagt, da ist keine Liebe im Spiel. Wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, von der wenn man Liebe empfindet, ist das ja auch, spielt ja auch nicht nur die der Körper, sondern auch die Seele mit. Und wenn dann alles stimmt, ist natürlich alles spitze, ne? Und dir gelingt das wirklich so, Job und Privatleben und Liebe und Seele auseinanderzuhalten? Kann man auf jeden Fall, also ich kann es auf jeden Fall unterscheiden. Wenn man das nicht kann, dann kann man auch keine Beziehung haben, das ist ja mal so, ne? Dann ist man noch nicht so ganz für eine Beziehung reif oder man hört lieber auf. Wenn du so viel Sexualität in deinem Beruf erlebst und betreibst, hast du denn dann überhaupt Lust noch auf deinen Freund abends oder am Wochenende? Schon. Ja, doch. Du sparst dann mehr. Du sparst dann das Letztendliche so für ihn auf. Da sag ich mal, die sexuellen Regungen, sag ich jetzt mal, oder Erregungen, die holt man sich dann vielleicht und zu Hause bereitet man sie quasi wieder aus. Jetzt muss ich mir noch was fragen. Wenn du einen Freund hast und du hast einen so sexuell dominierenden Job, onanierst du auch noch zwischendurch? Das wäre echt eine super Frage. Ja, mich interessiert es. Und die Leute sicher auch draußen. Ja, das kann ich mir denken. Kommt auch. Stellst du dir dann irgendwelche Freier vor oder deinen Freund? Nein. Könntest du das vielleicht nochmal wiederholen? Ich bin jetzt, ob du dir dann gedanklich in der Fantasie eher deinen Freund vorstellst oder Kunden? Mein Freund, auf jeden Fall. Was kostet denn so einen schönen Abend oder eine schöne Stunde mit dir zum Beispiel? Das weiß ich nicht mehr. Möchtest du nicht sagen? Okay, naja, Respekt. Mehr ins Detail. Ja, okay. Nicht böse gemeint. Ja. Wie lange möchtest du diesen Job noch durchziehen, weitermachen? Sagen wir mal so, solange ich halt noch, sag ich mal, in dem Sinne Spaß dran habe und das alles noch. Also wenn es so läuft wie jetzt, ist es schon in Ordnung. Hast du denn so Ziele, Träume, vielleicht irgendwann dich mal selbstständig zu machen, eine eigene Bar aufzumachen oder irgend sowas? Hast du, wenn du 30, 35 bist, gibt es so etwas? Oder möchtest du eine Familie haben oder wohin geht's? Natürlich. Also ich denke mal, wenn man diesen Job macht, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, sollte man vielleicht auch schlau genug sein, sich das zurückzulegen und vielleicht weiß, wofür man vielleicht gearbeitet hat in dem Bereich. Also finde ich ein bisschen schlauer. Ja. Und da kann man, denke ich, nun mal immer noch so. Ja, also ich hoffe, dass du jetzt in diesen letzten 4 Jahren schon einen ganzen Batzen zurückgelegt hast, dass du vielleicht gar nicht mehr so ganz lange arbeiten musst, um dir deinen Traum zu erfüllen, wie immer er auch aussehen mag. Ich fand es sehr nett, mit dir gesprochen zu haben, Michelle. Ja, danke schön, obwohl ich sehr nervös war. Das macht überhaupt nichts, du warst wunderbar, du hast sehr schön geantwortet und ganz klar. Okay, alles klar. Ich danke dir vielmals, alles Gute. Ich danke dir auch, ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss, Michelle. Und weiter geht es mit Lisa. Domian? Ja, Hallo. 33 Jahre alt. Ne? Ja, ja. Ich habe heute nur selbstbewusste Frauen am Telefon. Das gefällt mir gut. Du klingst auch schon so, wie du so schon guten Abend sagst. Ja, Domian, hallo. Lisa. Ja, doch, ich bin eigentlich sehr selbstbewusst. Ja. Also, scharfe Braut. Ja. Mit 33 Jahren. Ja. Schon immer eine scharfe Braut gewesen? Ja, eigentlich. In meiner Ehe war ich eigentlich ziemlich ruhig und das heißt, du warst verheiratet? Ja, ich war verheiratet, hatte 2 Kinder. Ja, wie lange warst du verheiratet? Oh, das waren 6 Jahre. 6 Jahre. Und jetzt seit 3 Jahren nicht mehr? Nein. Und jetzt gehst du auf die Piste? Genau. Und vernascht einen Mann nach dem anderen? Nein. Also so schlimm ist es ja nun doch nicht. Ich sag mal, so ein halbes Jahr war ich noch ruhig, habe auch ein bisschen geknabbert an der Trennung. Ja. Und ich habe aber eine sehr, sehr liebe Freundin und mit der bin ich dann raus und weil ich auch immer dachte, oh Gott, du bist Mutter, 2 Kinder und also ich fand nämlich nicht so attraktiv, ne? Ach. Und dann hat man doch die Bestätigung bekommen und ja, dann habe ich es genossen. Wohin geht oder seid ihr oder geht ihr immer aus, ihr beiden? Also ich kenne Namen, ich meine so Diskotheken oder Kneipen oder wohin? Ja. Also wir treffen uns früher, als meine Freundin auch noch solo war, mit Freunden getroffen, Partys gemacht, also nachts schwimmen gegangen und also schon viel unternommen. Worauf läuft es denn dann immer hinaus? Dass Lisa auch einen Mann einspinnt und ihn mit nach Hause nimmt? Selten. Also One-Night-Stands oder so ist nicht dein Ding? Doch. Fragen wir doch mal gerade heraus, in den letzten 3 Jahren, wie viel One-Night-Stands? Also ich sag mal, aus den One-Night-Stands wurde es meistens etwas mehr. Ach so. Also nicht gerade eine Beziehung, aber... Eine Affäre. Ja, doch. Ja. So eine Zahl. Also ich sag mal 15. Naja, das ist schon ganz gut. Ja. Also ich bin auch jetzt mittlerweile ein bisschen ruhiger geworden. Ja, mit 33 funktioniert das alles auch nicht mehr so richtig. Ne? Ist schon klar. Oh, nein. Ich sag mal immer besser. Ich denke mal, je älter man wird... Mensch, Lisa, ich habe hier so tolle ältere Frauen schon am Telefon gehabt, um die 60 und so. Die haben mir erzählt, wie die Post abgeht. Wie die neulich noch, dass sie solchen Sex noch nie erlebt haben wie jetzt mit 60. Also ich glaube, dass man da im Alter noch eine ganze Menge zu erwarten hat, wenn man wach und fit bleibt, ne? Und das auch will. Ja, doch. Also ich sag mal, ich lerne meistens jüngere Männer kennen. Mhm. Ich sehe noch nicht so alt aus. Mhm. Also was zu meiner Person jetzt. Ich bin 1,70 groß. Mhm. Ich hatte lange blonde Haare, die habe ich mir allerdings abschneiden lassen. Jetzt sind sie nur noch schulterlang. Mhm. Und Größe 36. Ja, und die Länge deines Körpers? 1,70. Die Länge deines Körpers. Ja, sehr lange Beine habe ich. Also sehr lange Beine. Männer drauf, ja. Und Körbchengröße? B. B, ja. Was ist das Schärfste an dir selbst, wenn du das so sagen solltest? Ich denke mal so wie meine Vorrednerin. Also alles zusammen. Ausstrahlung, Stimme, Augen. Mhm. Also man nimmt mir auch nicht meine zwei Kinder ab. Mhm. Also kein Bäuchlein, nix. Also die fragen sich immer, wo die geblieben sind. Ne? Gut Man gehalten. Glaubt mir das nicht. Ja. So, lass uns über Sex reden. Ja. Das ist ja das Schönste immer. Vor allen Dingen bei so einem Thema. Wo bist du denn am schärfsten im Bett? Bei welcher Praktik zum Beispiel? Oh, ich denke mal, ich habe sehr, sehr viele Vorlieben. Mhm. Ich denke mal, es spielt alles zusammen. Erzähle uns doch vielleicht die eine oder andere Vorliebe, ohne es zu vulgär auszudrücken. Ich sag mal, ich habe einen Mann kennengelernt. Mhm. Und der hat mich so zu vielen Dingen verführt, also auch leicht SM. Mhm. Und ich habe mir immer gesagt, mal einfach mal alles ausprobieren. Mhm. Man kann ja hinterher sagen, nee, hat keinen Spaß gemacht, genau, hat mir nicht gefallen. Ja. Aber wichtig ist erstmal alles so kennenzulernen. Mhm. Und also eine kleine Vorliebe ist so ein bisschen SM. Kann man sagen? Vorliebe, ich mag alles gerne. Naja, aber ja, sie weicht mir aus. Es gibt schon spezielle Vorlieben. Mhm. Ne? Vielleicht ein Beispiel oder zwei? Du bist aber auch ins Detail gehen. Ja, ich bin immer ganz indiskret. Ja, ich mag es ab und zu ein bisschen härter, um richtig genommen zu werden. Ja. Ne? Ja, ja, ich verstehe. Ich auch wirklich noch eine Woche was davon habe. Damit du eine Woche was davon hast. Ja, so ungefähr. Das kann ich mir alles vorstellen. Du bist ja wirklich eine ganz, ganz scharfe. Oh. Damit du eine Woche was davon hast. Ja. Wie magst du denn die Männer am liebsten? Wie sollen die denn sein? Sollen die eher dominant sein oder sollen... Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich sag mal, die Männer müssen sich wandeln können. Die müssen in bestimmten Momenten dominant sein und andererseits auch wieder ein bisschen kuschen können. Also die müssen dich hart rannehmen, wie wir gerade gelernt haben. Aber knallhart, ne? Damit du eine ganze Woche was von hast. Aber dann die Blümchennummer ist auch ganz nett, ne? Die Blümchensexnummer. Bisschen alles. Kuscheln also und so. Ich liebe es zum Beispiel, erstmal den Körper des anderen kennenzulernen. Mhm. Also das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Was magst du am liebsten an einem Mann, an einem männlichen Körper? Also ich mag es nicht, wenn er zu dick ist. Na ja, gut, das ist jetzt, was du nicht magst. Was magst du? Was mag ich? Es ist unterschiedlich. Es kommt auf die Ausstrahlung an. Mhm. Ob jetzt kleines, großes... Ich meine jetzt nicht das Teilchen, ne? Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Da haben wir noch gar nicht heute drüber gesprochen, heute Abend. Magst du lieber großgliedrige Männer? Ja. Also, ja. Also die müssen schon was zu bieten haben. Ja, doch. Also die kleinen Pimmel sind nicht dein Ding. Obwohl, ich sag mal, ich habe auch mal einen Mann kennengelernt, der hatte zwar einen ziemlich kleinen, aber konnte trotzdem gut damit umgehen. Ja, ja. Und ich sag mal, auch der Sex manchmal ist nicht das Wichtigste. Ja. Man kann sich auch stundenlang verwöhnen. Mhm. Und man braucht nicht miteinander schlafen. Mhm. Jetzt auch an dich die Frage, ich bin ja ganz interessiert, nach dem intimen Punkt an deinem Körper. Wo kann ich dich zum Rasen bringen? Wenn du jetzt hier wärst, was müsste ich machen, damit du mir zu Füßen liegen würdest, also plötzlich? Ich glaube, so die Stellen haben viele Frauen. Also Ohr, Nacken. Siehst du das Ohr? Das Ohr ist doch der Punkt. Ja, doch. Wissen das deine Liebhaber? Ja. Sagst du denen das ja, eigentlich hier? Ja, sicherlich. Achso, ja, es hätte ja auch sein können, dass du auf dem Standpunkt stehst, das sollen die mal selbst entdecken an mir. Ich sag denen das gar nicht. Also ich weiß es nicht. Ich denke mal, wenn man den Männern es sagt, was man mag. Manche sind natürlich erst verschreckt. Oh Gott, da ist eine Frau, die weiß, was sie will. Aber ich denke mal, dann macht der Sex umso mehr Spaß. Was sind denn nach deinen Erfahrungswerten, du bist ja auch schon ein bisschen erfahrene Frau, was ist denn so ein Punkt bei Männern? Was hast du erlebt, wo die austicken? Abgesehen jetzt mal von ihrem Geschlechtsteil. Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt Männer, die kann man durchstreicheln bis zum Wahn. Es gibt auch Männer, die haben nicht so viele Punkte. Mhm. Ja, und da bleibt dann halt nur der Oralsex. Mhm. Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Es gibt Männer, die haben wirklich nicht so viele Punkte. Mhm. Da ist das alles konzentriert wirklich auf die eine Zone. Mhm. Und dann gibt es wiederum auch Männer, die sind hochempfindlich, auch an den Ohren, an den Brustwarzen, auch im Nacken oder so etwas. Ne? Ja. Liebe Lisa, ja. Viel Spaß weiterhin in deinem Leben, sage ich mal ganz einfach. Ja, danke schön. Alles Gute. Ja, tschüss. Ja auch. Dankeschön, ne? Tschüss. So, wen haben wir jetzt noch? Melanie, 18 Jahre. Ja, hallo Melanie. Du bist meine letzte scharfe Braut heute Nacht. Ja, ich weiß. Also du weißt, was du zu bieten jetzt hier musst, damit wir noch ein bisschen Spaß haben und das mit in die Nacht nehmen können. Genau. Beschreib uns dich. Also ich bin 18 Jahre alt. Ja. Eigentlich dunkelblondes Haar, frauliche Figur, Körbchengröße C, ja. 1,65 groß, ja. 60 Kilo, ja. Und Konfektionsgröße 36. Ja, Augenfarbe? Blaugrün. Blaugrün. Also ein hübsches Mädchen. Ja. Ein hübsches, weiblich-feminines Mädchen. Ja. Ja. Warum hast du dich jetzt angesprochen gefühlt bei meinem Thema? Warum hast du gedacht, oh, ich bin so eine, da rufe ich mal an und erzähle dem Domian das? Weil ich glaube, dass ich auch, ich will nicht sagen sexuell etwas zu bieten habe, aber ich unterscheide mich schon etwas von den Durchschnittsfrauen. Ist das wahr? Du hast sexuell was zu bieten. Dann sag mir bitte, was du Besonderes sexuell zu bieten hast. Ich glaube, viele Frauen, ja sozusagen das Brett im Bett. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Ich suche auch irgendwo das Abenteuer. Du suchst das Abenteuer im Bett? Ja, ein bisschen Risiko auch schon mal. Nicht nur immer im Bett, sondern auch ein bisschen Risikobereitschaft. Also du bist eine abenteuerlich gesonnene Frau. Ja. Auch im Bett, ne? Ja. Was macht denn so wie bist du denn aktiv im Bett? Also du bist kein Bügelbrett, das haben wir jetzt schon mitbekommen. Ja. Wie bist du denn im Bett? Ja, ich nehme selbst schon mal die Zügel in die Hand und versuche meinen Freund zu verführen, was mir eigentlich jedes Mal gelingt. Aha. Du hast also eine feste Beziehung? Ja. Wie lange bist du schon in dieser Beziehung? Fast ein Jahr. Ein Jahr. Und wie kannst du deinen Freund am besten verführen? Was musst du machen, damit er wirklich dir zu Füßen liegt? Das ist eine gute Frage. Musst du wissen nach einem Jahr. Ja, klar, aber so viel Sex von Anfang an, ja, kann man da nicht zählen. Aber einfach ihn überraschen. Auf die Spontanität, glaube ich. Ich glaube, du bist auch so eine, die total draufsteht, mutmaße ich jetzt mal, auf Sex an ungewöhnlichen Orten. Ja. Ne? Liege ich da richtig? Ja. Was war denn der ungewöhnlichste Ort, wo du bisher schon Sex hattest? Ungewöhnlich ist... Es ist schon gar nicht mehr ungewöhnlich für mich. Wenn ich plötzlich Lust darauf habe, dann versuche ich das zu vermitteln. Was? Sei es in der Sauna, sei es im Whirlpool, sei es draußen auf der Wiese im Freien oder so, das kommt spontan heraus. Wie oft am Tag denkst du an Sex? Ups, manchmal dreimal, manchmal fünfmal, manchmal einmal, manchmal keinmal. Aha, na jetzt bin ich sehr schlau. Aber in der Regel dominiert das schon, also ist es schon ziemlich ein wichtiges Thema in deinem Leben. Manchmal ist es mir sehr wichtig, ja. Ja. Wie viel Mal so in der Woche hast du denn Sex mit deinem Freund? Mindestens täglich einmal. Mindestens täglich einmal? Ja. Und wie lange dauert dann euer Sex? Unterschiedlich. Mal kurz, also mal sozusagen ein Twichy und mal was ausgiebiger. Was wäre denn jetzt so, jetzt habe ich vorhin schon die Ella ganz am Anfang, die erste Anruferin. Hast du so eine Fantasie, wo du sagen würdest, sowas möchte ich sexuell mal erleben oder arrangieren? Hast du so einen Traum? Ein Traum vielleicht, von zwei Männern mal verführt zu werden. Kann sich ja alles noch ergeben. Ja. Red mal mit deinem Freund. Ja. Hast du schon mal? Nicht darüber, das ist so mir gerade eben so gekommen im Laufe der Sendung, da habe ich mich das auch so ein bisschen gefragt. Ja, vielleicht geht das auch nicht in der Beziehung, aber wenn du mal irgendwann nicht in einer Beziehung sein solltest, dann kannst du das ja mal arrangieren. Ne? Mhm. Vielleicht sogar drei. Ne? Ja, nee, nicht so viel. Nee. Also von zweien so richtig rundherum sich verwöhnen zu lassen, ist schon schön. Ne? Ja, weil einer hat auch Schwierigkeiten manchmal, die Ausdauer. Also Alter schafft das bei dir gar nicht unter Umständen. Ja. Ja. Liebe Melanie, wir müssen Schluss machen. Die Sendung ist gleich am Ende. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Ja, ich wollte aber noch... Nein, wir müssen Schluss machen. Autogramm, ja, wir rufen dich gleich nochmal an. Tschüss. Ja, okay. In der Technik, Annette Bastian. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio und übermorgen wieder auch im Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.